Im gelben Wasser bewegen sich die Hermaphroditen auf seltsame Weise. Ein Spiel und eine Einbildung zwischen Seepferdchen und Rettungsschwimmern. In der Fantasie nimmt ihr Neopren einen mysteriösen Raum ein, zwischen oneirisch und paradox. Doch in den Wellen hat das Drama einen nassen Unterton. Jeder Gesang verklingt im sauren Bauch der Wale. Und wenn ich romantisch wäre, könnte ich sagen, wie es ist und nicht, wie man einen Menschen zeichnet. Ich meine einen richtigen Menschen und nicht seine Antithese. Das ist was für helle Köpfe und nicht für eine Kreatur im gelben Wasser zwischen Seepferdchen und Rettungsschwimmer.